Detektiv Esberger. Offermann, Adolf Offermann. Mensch, Adolf, das gibt's doch gar nicht. Ach, ich hab mich lange nicht gemeldet, ich weiß, alter Freund. Ist einfach zu viel passiert in letzter Zeit. Meine Mutter ist vor ein paar Wochen gestorben und... Ja, das tut mir leid, Offermann. Wenn ich irgendwas für dich tun kann... Ich fahre jetzt erst einmal für ein paar Tage weg in die Heide. Nach Dodenloh. Wie lange bleibst du? Bis zum Wochenende. Danach müssen wir uns sehen. Unbedingt. Was hältst du von Samstag in einer Woche? Abgemacht und schon ausgeschrieben. Hm? Ich rufe dich an, wenn ich aus Dodenloh zurück bin. Wie kommst du denn ausgerechnet auf Dodenloh? Mein Mitarbeiter hat da mal für kurze Zeit gelebt. Soll ein merkwürdiges Kaff sein. Muss ein paar kleine Erbstücke verkaufen. Ich kenne da jemanden. Woher? Vater liegt dort begraben. Meine Eltern waren dort 45 bei einem Bauern einquartiert. Davon hast du mir nie erzählt. Ach, weißt du, manche Dinge lässt man manchmal besser ruhen. Totholz von Moritz Wolf Lange. Regie Thomas Werner. Kramer? Kramer! Ja, Chef? Komm mal rüber. Herr Esberger? Dein Vertrag läuft Ende nächsten Monats aus. Für einen Juristen hast du wirklich ordentliche Arbeit geleistet. Könnte mir sogar vorstellen, dass du mal ein richtig guter Detektiv wirst. Ich habe mich deshalb entschlossen, deinen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Scheiße, was jetzt? Also ich weiß... Ja, du weißt jetzt gar nicht, was du sagen sollst. Das haut dich um, was? Ja, so könnte man es ausdrücken. Hätte ich ihm bloß mal eher Bescheid gesagt. Detektiv Esberger? Ja. Verdammt, wann? Das gibt's doch nicht. Was ist passiert? Und danke, dass Sie mich informiert haben. Wiederhören. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Verlängerung. Herr Esberger, ich wollte kündigen. Ich kann in einer Kanzlei anfangen. Aha. Ja, ab Montag. Kommenden Montag, in 4 Tagen. So, so. Tja, dann... Du hast 2 Wochen Kündigungsfrist. Na, pro forma. Ihre eigenen Worte. Ich kann es mir nicht leisten, dich gehen zu lassen. Vertragsbruch und Zeugnis als Jurist macht sich nicht gut. Das weißt du genauso gut wie ich. Wenn ich die Stelle nächsten Montag nicht antrete, kann ich sie gleich vergessen. Ja, hätte ich mein kaputtes Knie nicht, wäre das was anderes. Herr Esberger, ich bin doch wirklich ersetzbar. Und wir haben zurzeit keinen einzigen Fall, der uns... Offermann ist tot. Wer zum Teufel ist Offermann? Mein Freund. Auch das noch. Er hat mich letzte Woche angerufen. Wir wollten uns übermorgen treffen. Es tut mir leid. Was ist passiert? Ihm ist ein Ast ins Genick gefallen. Ein Unfall also. Unfälle passieren eben, auch tödliche leider. Nein, nein, das war kein Unfall. Als er mich anrief, sagte er zum Schluss was ganz Seltsames. Manche Dinge lässt man besser ruhen. Und das ist alles, was Sie zu dem Schluss kommen lässt, dass es hier... Ich hätte sofort merken müssen, sofort. Sagt man nicht, wenn man nur irgendwas verkaufen will. Wir müssen uns vor Ort umsehen. Mit meinem kaputten Knie komme ich da allein nicht weit. Oh nein. Und du kennst dich doch da aus. Wenigstens hoffe ich das. Dodenloh stand jedenfalls in deinem Lebenslauf. Vielleicht finde ich den Weg noch dahin, aber mehr auch nicht. Na, wir werden sehen. Aber mein Job. Hör zu. Ich mache dir folgendes Angebot. Heute ist Donnerstag. Du hilfst mir bis Sonntagmittag. Danach bringe ich dich zum nächsten Bahnhof. Egal, was wir bis dahin erreicht haben. Sonntagabend bist du zurück in Hamburg und kannst Montag deinen neuen Job antreten. Ist das ein Angebot? Ich reserviere uns eben noch Zimmer. Hol schon mal den Wagen. Kannten Sie Offermann schon lange? Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Aber er war mal mein bester Freund. Es ist noch weit. Bei Rade fahren wir von der Autobahn runter. Dann auf die B3 und von dort aus halbe Stunde ungefähr jedenfalls. Du hast nicht gern gelebt in Dodenloh. Stimmt's? Ja, später konnte ich nicht schnell genug wegkommen. Aber als Kind habe ich mich ganz wohl dort gefühlt. Und manchmal kommen noch Erinnerungen hoch. Die Kiefern zum Beispiel. Hä, lachen Sie nicht. Die hatten einen ganz eigenen Geruch. Und mit Heinz Heinz von Husen, meinem besten Freund, habe ich immer Schatzsuche im Wald gespielt. Los, gib her! Lass los! Das ist meine Münze! Ich habe sie zuerst gesehen! Nein, ich! Ah, dann ist das eben unsere. Na gut. Zeig mal her, ob das Gold ist? Manche Buchstaben sind normal und manche ganz komisch. Die kommt bestimmt aus dem Ausland. Und jetzt? Verstecken wir sie. Und dann? Dann ist sie immer hier. Für uns. Und wir dürfen sie nur zusammen ansehen. Hand drauf? Hand drauf. Hast du den Wegweiser eben gesehen? Dudenloh links? Was? Ja, natürlich. Den Wegweiser habe ich gesehen. Was ist mit dir los? Nichts. Bist du sicher, dass du noch hinfindest? Ja, ja, natürlich. Ich meine, du hättest eben abbiegen müssen. Nein, ich glaube, das stimmt hier. Es kommt näher. Undeloh, Handeloh, Huckenried, Wolterding. Wo übernachten wir eigentlich in Dodenloh? Ich habe 2 Zimmer auf dem Brunkhorsthof reserviert. Sie haben einen kleinen Pensionsbetrieb. Wie sind Sie auf den Hof gekommen? Nur Offermann hat dort gewohnt. Kennst du den Hof nicht? Keine Ahnung. Vielleicht liegt er ja außerhalb des Dorfes. Halt mal an! Ich habe im Rückspiegel jemanden gesehen am Waldrand. Da ist niemand. Ah, zwischen den Bäumen, da drüben. Ein Arbeiter, glaube ich. Der weiß hier bestimmt Bescheid. Stell den Wagen am Straßenrand ab. Wer weiß, wie der Feldweg ist. Ich komme mit. Warten Sie mal. Hören Sie dieses Geräusch? Eine Motorsäge. Der wird im Holz sein. Nicht, dass uns hier noch ein Baum auf den Kopf fällt. Wenn er sie dicht am Weg fällen würde, hätte er ein Warnschild aufstellen müssen. Außerdem fällt man Bäume im Winter, weniger Saft im Holz. Es trocknet dann schneller. Waren Sie früher Waldarbeiter? So was weiß man eben. Ne, da knackt doch was. Vorsicht! Verdammt. Das war knapp. Mehr als knapp. Seid ihr denn völlig verrückt geworden? Sie hätten ein Schild aufstellen müssen. Ich muss hier gar nichts. Wir suchen den Brunkhorsthof. Auf, los, ab! Komm, hat keinen Zweck. Lass uns zurückgehen. Den da vorne können wir fragen. Den Alten da mit dem Gehwagen. Wenn der überhaupt noch klar im Kopf ist. Entschuldigen Sie? Wir suchen den Brunkhorsthof. Ah ja, da müssen Sie dort vorne links abbiegen. Vor dem Waldstück. Dann fahren Sie immer geradeaus. Der erste Weg dann rechts ab, führt direkt zum Hofen. Danke. Also, Sie bleiben ein paar Tage? Wir haben herrliche lange Wanderwege. Ich könnte Ihnen eine Karte geben. Danke. Wir wollen uns nur ein bisschen erholen. Kann man hier noch irgendwas anderes tun, außer wandern? Oh, manchmal haben wir Schatzsucher hier. Hältest du ein dummes Zeug? Naja, wie man das eben so sagt. Wissen Sie, hier liegt allerhand Krams im Wald. Die Heide war ja jahrzehntelang ein einziger Truppenübungsplatz. Die Engländer sind ja erst nach der Wende abgezogen. Und vom Krieg her liegt hier auch noch so einiges im Boden. Der wollte das aus dem Dorf, kauft sowas auf. Kurtische Planen, Münzen und so. Da hat er immer so ein Wort für. Militarier? Ja, genau. Sammeln Sie auch irgendetwas? Nein, nichts. Und Sie? Ja, als Kind mal Briefmarken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wirklich? Ja, war aber so. Guten Abend. Walter, hol dir einen Teller. Nee, lass mal, keinen Hunger. Bring die Karnickel in der Küche an, ja. Mein Mann hat noch Kaninchen geschossen. Ist denn schon Jagdzeit? Die sind die reinste Pest. Wie Ungeziefer. Da hilft nur Abschießen. Ist ja schon kein Jagen mehr. Geht's ihm nicht gut, Ihrem Mann? Er wirkte so ein... Er ist immer wenig durcheinander. Ja, das tut mir leid. Wovon? Wir hatten hier letztens einen Todesfall. Anja. Also so ein Spaziergänger. Im Wald, ist doch kein Geheimnis, Mutti. Der war morgens noch bei Wolters gewesen, wollte wohl Münzen kaufen. Und im Wald ist ihm dann am selben Vormittag ein Ast ins Genick gefallen. War es nicht ein Herzschlag? Von wegen der Hitze? Nee, Mutti, nee, das verwechselst du. Er war im Totholzwald. Da sollten Sie besser nicht spazieren gehen. Überall morsche Äste in den Bäumen. Schön ist es jedenfalls nicht. Nee. So, jetzt erstmal gesegnete Mahlzeit. Anja muss sich noch um die Kaninchen kümmern. Wenn Sie später noch was brauchen, Herr Kramer, fragen Sie ruhig. Einfach klopfen. Oben. Drittes Zimmer von links. Mein Knie. Warum liegt sie? Auf anderen Leute verkaufen, nicht kaufen. Vielleicht ein Missverständnis. Na, der Tod ist kein Missverständnis. Es ging doch um Münzen. Ja, und am Ende ist einer tot. Warum sollte Anja lügen? Und warum erwähnt sie mit keinem Wort, dass Offermann hier übernachtet hat? Junge Männer, ihr seid doch alle gleich. Kaum macht euch eine Frau schöne Augen, rutscht euer Verstand in die Hose. Dabei ist sie über 40. Mhm. Ich gehe schlafen. Solange du im richtigen Zimmer bist, mach uns hier keinen Ärger. Wir haben Arbeit zu erledigen. Morgen sehen wir uns zuallererst den Wald an. Wie geht's Ihrem Knie? Ich will nichts finden, ich will mir einen Eindruck verschaffen. Und welchen Eindruck haben Sie? Dass mein Knie mir Probleme machen wird. Ich muss mich setzen. Vorsicht! Verdammt! Alles in Ordnung? Knapp vorbei ist auch daneben. War nur ein kleiner Ast. Siehst du? Völlig durchgerottet. Die kleine Erschütterung hat gereicht. Das ist interessant. Warum? Der Wald ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, wie wir eben gesehen haben. Hier trifft man sich nicht zufällig, zu weit ab. Und es gibt keine Verstecke. Was ist mit dem Gebüsch da? Ach, zu dicht. Ja. Nein, man kann hier durch. Oh. Was Interessantes? Ja, alte Taschentücher, ein Kondom. Ja, hier treffen sich höchstens Liebespaare. Sieh mal an, so einsam ist der Wald dann doch nicht. Was hast du da? Nur ein Schlüssel. Rotem Anhänger, steht aber nichts drauf. Steck ihn ein. Ich bin müde. Ich muss zurück, mich hinlegen. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal zu diesem Wolters gehen. Offermann, ja. Das sagt mir was. Der Herr wollte Münzen bei mir kaufen. Der Herr ist tot. Tja, ich habe sowas Leuten gehört. Ist immer schade, einen Kunden zu verlieren, ne? Konnten Sie ihm denn weiterhelfen? Ja. Ein 20-Mark-Stück hat er gekauft. Goldmark aus dem Kaiserreich. Fehlprägung. Wegen einer anderen Münze wollte er Bedenkzeit haben. So war er nicht mehr gekommen. Ja, das sehen Sie wohl. Und jetzt ist es zu spät. Glaubst du, Wolters? Ich meine, dass Offermann gekauft statt verkauft hat. Ich weiß nicht. Warum sollte er lügen? Er wirkte ehrlich. Tja, warum sollte Offermann lügen? Wie geht's ihm im Knie? Besser. Ich habe übrigens mit dem Arzt gesprochen. Und? Als man ihn fand, war er schon seit mindestens 10 Stunden tot. Also ist er nicht am Vormittag gestorben? Das habe ich den Arzt auch gefragt. Er hält es für vollkommen ausgeschlossen. Das Einzige, worüber er sich gewundert hat, dass Offermann nicht gekrümmt da lag. Was meint er damit? Naja, dass man sich normalerweise instinktiv vorbeugt, wenn ein Ast herunterfällt. Offermann aber lag ausgestreckt da. Das beweist natürlich nichts. Außer, dass Anja Brunkhorst wegen des Todeszeitpunkts gelogen hat. Ja, dafür kann sie viele Gründe haben. Ja, ich glaube, du solltest dich heute Abend in der Dorfkneipe mal ein wenig umhören. Was man hier so redet über Wolters und den Brunkhorsthof. Musik. ein Bild, bitteschön. Wohl bekommst. Danke. Machst du hier Ferien? Ja. Und? Was und? Er meint, wie es ihm hier gefällt. Ganz gut soweit. Ganz gut soweit? Schön muss das heißen. Wo wohnst du denn? Brunkhorsthof. Da sind sie gut untergebracht. Gehst du wandern? Bitte? Wandern. Spazieren. So. Jo. Bleibt man vom Totholzwald weg, fällt dir nur was auf den Kopf. Alles rockt, das Holz. Müsste schon längst mal umgemacht werden. Ja. Yeah. Im Dorf soll es einen Militarierhändler geben, habe ich gehört. Kennen Sie den? Ja. Jo. Ist ja ein ungewöhnlicher Beruf hier draußen. Manchmal findet man was im Wald oder beim Pflügen. Sein Vater ist noch in den 60er mit einem SS-Säbel aufs Schützenfest gegangen. Hat wohl abgefärbt. Du redest zu viel. Dann gib mir mal noch ein Bier. Ja, für mich auch noch eins, bitte. Jo. Ah, da bist du ja. Du warst gestern spät zurück. Und hat einen dicken Kopf. Dabei hat es sich kaum gelohnt. Wollte, es ist zwielichtig, die Brunkhorst sind anscheinend in Ordnung. Mehr war nicht rauszukriegen. Interessant ist, worüber die Leute nicht reden. Die wichtigen Sachen werden meistens totgeschwiegen. Übrigens, ich habe gestern noch bei der Polizei angerufen. Offermann hatte keine Münze bei sich. Weder in seinen Taschen noch im Gepäck. Also hat Wolters gelogen. Er hat nie eine verkauft. Oder jemand hat die Münze verschwinden lassen. Vielleicht hat Offermann sie im Wald verloren. Dann musst du noch mal suchen. An der Stelle, wo er gestürzt ist. Auf eine Goldmünze passt man im Allgemeinen auf. Wenn er sie verloren hat, kann sie ihm eigentlich nur beim Sturz aus der Tasche gefallen sein. Nichts. Hätte mir die Sucherei sparen können. Nur völlig durchgeschwitzt. Und kein Hemd mehr zum Wechseln. Mein, mein! Tag. Ach, Sie haben uns doch den Weg zum Brunkhorsthof gezeigt. Richtig, Sie waren das. Gestatten, Friedrich Leisereis. Ich war bis zu meiner Pensionierung der Lehrer hier im Nachbardorf. Gibt's denn hier immer noch eine Schule? Nö, nicht mehr. Sie haben also gut hingefunden. Ja, danke. Bleiben Sie noch länger in Dodenloh? Nur ein paar Tage. Aber das ist doch ein bisschen eintönig für so einen jungen Mann. Oder möchten Sie die Natur genießen? Ja, gestern war ich mal auf ein Bier in der Kneipe. Aber die Leute hier sind eher schweigsam, scheint mir. Und wenn man unter sich ist, wird hier durchaus viel geredet. Unter sich heißt unter Dorfleuten. Auch da gibt es Unterschiede, wissen Sie? Alteingesessen und Zugezogene. Ja. Das Dorf wirkt ja nicht gerade groß. Ziehen hier denn tatsächlich viele Leute hin? Nö, jetzt nicht mehr. Aber noch 45. Ja, ich zum Beispiel bin aus Ostpreußen und erst nach dem Krieg hierher gekommen. Ne? Und was ist der Unterschied zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen? Nun ja, ich bin nicht heimisch, aber ansässig geworden. Wie so viele von uns. Hören Sie die Motorsäge dort? Ja, den Herrn haben wir getroffen. Er war nicht eben zugänglich. Eigentlich darf man Bäume ab einem bestimmten Durchmesser nicht ohne Genehmigung fällen. Auch wenn sie auf dem eigenen Land stehen? Auch denn. Aber die von Husen sind alteingesessene Leute und da sagt man nichts. Ja, verstehe. Ja, danke und schönen Tag noch. Wenn Sie möchten, können Sie mich dieser Tage noch auf eine Tasse Kaffee besuchen kommen. Vormittags bin ich immer zu Hause. Das Haus mit dem grünen Giebel an der Straße vom Nachbardorf. Hey! Hallo! Du bist doch der Döskopf, dem der Baumfass auf den Kopf gefallen wäre. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich wollte nur fragen, wohnt hier noch ein Heinz von Husen? Das bin ich. Ich bin Robert Kramer. Erinnerst du dich nicht mehr? Und? Du hattest unsere Münze verschwinden lassen, die wir hier damals als Kinder im Wald vergraben hatten. Du hast noch nie was verstanden. Was willst du? Ihr seid wegen diesem toten Typ hier, stimmt's? Wie kommst du denn drauf? Irgend so ein Alter fällt abends im Wald tot um. Ein paar Tage später kommen zwei aus der Stadt, wohnen in derselben Pension, laufen im selben Wald rum. Wäre ein bisschen viel Zufall, nicht? Ist mir auch egal. Na, ist es sinnig? Sonst würdest du nicht so reden. Die Dern vom Hof war abends im Wald. Anja Brunkhorst. Hat sie dir das gesagt? Nein. Dann frag sie mal. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Warum hat sie das verschwiegen? Warum hätte sie es erzählen sollen? Fakt ist, sie lügt. Genau wie Wolters. Ich habe einen Fachmann in Hamburg angerufen. Es gibt keine 20 Mark Fehlprägung aus dem Kaiserreich. Wir haben kein Motiv für einen Mord. Deswegen werden wir versuchen, sie aus der Reserve zu locken. Und heute Nachmittag solltest du Wolters nochmal aussuchen. Mach ihm Druck. Haben Sie schon viel von der Gegend gesehen, Herr Kramer? Ihr Freund hier scheint ja mehr das bequeme Gästezimmer zu schätzen. Ich glaube, wir haben beide schon eine ganze Menge hier mitbekommen. Übrigens, der Mann, von dem Sie uns erzählt haben, der im Wald gestorben ist, er scheint einfach Pech gehabt zu haben. Wir sind dort ein bisschen rumgelaufen, ganz vorsichtig natürlich. Aber es ist nichts passiert. Tja. Übrigens, vor ein paar Tagen soll abends jemand dort gewesen sein. So? Hat irgendjemand so nebenbei in der Kneipe erwähnt. Was wollen Sie? Tja, es gibt keine Fehlprägung aus dem Kaiserreich. Jedenfalls keine 20 Goldmark. In unserem Geschäft kommt es mir darauf an, was der Kunde glaubt. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wissen Sie, dass bei dem Toten überhaupt keine solche Münze gefunden wurde? Was wollen Sie damit sagen? Wenn er die Münze bei Ihnen gekauft hat, wo ist sie jetzt? Raus! Nehmen wir einmal an, Offermann hat eine Münze gekauft und stellt fest, dass sie falsch ist. Wolters fühlt sich bedroht, es kommt zum Streit, er verliert die Beherrschung und bringt ihn um. Spät abends im Wald? Das müsste geplant gewesen sein. Anderes Szenario, Offermann hat die Münzen verkauft. Wolters will sich das Geld zurückholen, bringt ihn um und erfindet die Geschichte vom Kauf. Selbes Problem. Dritte Möglichkeit. Offermann und Anja Brunkhorst treffen sich abends im Wald. Sie werden überrascht. Es kommt aus bisher unbekannten Gründen zum Streit. Offermann stirbt. Geplant wurde durch Unfall. Eine ziemlich wilde Theorie. Was ist voll voll, Anja? Was soll das heißen? Glaubst du, ich merke nichts? Gar nichts ist da. Nur weil ich freundlich zu unseren Gästen bin. Zu einem ganz speziellen Gast. Wäre nicht das erste Mal. Was willst du damit sagen? Genau. Ganz genau. Eifersucht könnte durchaus ein Motiv sein. Können Sie sich das bei Offermann vorstellen? Ja, genau das ist das Problem. Eine Verwechslung, nur mit wem? Du bist anscheinend nicht der Erste, der unserer Frau Brunkhorst aufgefallen ist. Aber das ist doch kein Grund zur Eifersucht. Hier sieht man das vielleicht ein wenig anders. Mir kommt da so eine vage Idee. Gib mir mal einen Stift. Ja, natürlich. Irgendwo in meiner Jacke. Warten Sie. Zettel habe ich auch gleich. Sekunde, Moment mal, was ist das denn? Das ist... Merkwürdig. Sehr merkwürdig, da hat mir irgendjemand eine Notiz in die Tasche gesteckt. Da steht drauf. Ich möchte dich sehen. Komm heute Abend in den Totholzwald um 11. Ja, das ist schon dunkel. Sag niemandem was, Anja. Na, siehst du? Da kann ich ja wohl kaum hingehen. Im Gegenteil. Du solltest auf jeden Fall gehen. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Hallo? Ist hier jemand? Hier bin ich. Warum wollen Sie mich sehen? Ist das nicht klar? Nein. der Mann. Offermann? Ja, deswegen seid ihr doch hier, oder? Ja. Er war abends im Wald, bevor er gestorben ist. Am Abend vorher, meine ich. Woher wissen Sie das? Sag doch du. Naja, also, er hatte sich ein Zimmer bei uns reserviert. Ich wollte das eigentlich nicht erzählen, weil, ach, das ist keine gute Reklame für uns, also für den Brunkhorsthof, meine ich. Er hatte jedenfalls was mit Münzen zu tun. Ich habe ihm eine gezeigt. Eine aus Gold mit so einer eigenartigen Schrift. Einige Buchstaben waren normal, andere ganz komisch. Ein kyrillisches Alphabet, eine russische Münze. Na, ob er sagen kann, was die wert ist, wollte ich wissen. Wieso nicht Wolters? Na, lass mich doch erzählen. Die Münze gehört meiner Mutter. Sie wollte nicht, dass jemand die sieht. Deswegen konnte ich doch nicht zu Wolters damit gehen. Was hat Offermann gesagt? Ja, das ist es eben. Er wurde ganz aufgeregt. Das ist nämlich so gewesen. Meine Mutter hat die Münze im Wald gefunden. Hier im Totholzwald. Nur schon von der Ewigkeit. Und er wollte, dass ich ihm die Stelle zeige. Kannst du dir das vorstellen? Spätabends, wo ich doch gar nicht genau wusste, wo das war. Aber er hat darauf bestanden, sofort hierher zu kommen. Wusste das jemand außer dir? Nein, nein. Ich bin gleich wieder zurückgegangen. Muss ich jetzt auch. Warte ein paar Minuten, damit uns niemand zusammen sieht. Bis später. Wenn die Geschichte mal stimmt. Ich dachte... Anja? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Da ist doch jemand! Hey! Was soll das? Verdammt! Hände am Hals! Ruhig bleiben! Griff sprengen! Handgelenk drehen! Da! Siehst du denn aus? Ist nichts. Jemand mag mich wohl nicht. Und das habt ihr auf dem Waldboden ausgetragen. Konntest du erkennen, wer es war? Zu dunkel. Wenigstens war er nicht bewaffnet. Ich habe ihn am Handgelenk verletzt, da ist er abgehauen. Heute läuft deine Frist ab. Dein Zug fährt um 12. Tja. Also... Fahr ruhig. Wir haben nichts erreicht. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Den Vormittag habe ich noch. Ich bringe dich nachher zum Bahnhof. Leider habe ich gar nichts im Hause, was ich Ihnen zum Kaffee anbieten könnte. Das macht gar nichts. Der Kaffee ist übrigens hervorragend. Sagen Sie, Herr Leisereis, ich habe da etwas Merkwürdiges erfahren. Im Totholzwald sind hin und wieder Münzen gefunden worden. Goldmünzen, wahrscheinlich russischer Herkunft. Genauer gesagt weiß ich von zwei Fällen. Der eine ist 30 Jahre her und der andere, ich denke, 10 Jahre oder länger. Hm. Wissen Sie etwas darüber? Nö. Können Sie sich vorstellen, wie russische Goldmünzen hier in die Gegend gekommen sind? Na, die Erklärung, die ich habe, ist ziemlich vage. Bitte bedenken Sie, dass es sich nur um eine Möglichkeit handelt und ich nichts Genaues weiß. Versetzen Sie sich in die letzten Kriegstage. Von überall her strömten Flüchtlinge nach Westen. Sie flohen vor der Roten Armee aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien. Warum? Ja, sie fürchteten die Rache der Russen. Das zu Recht. Die Wehrmacht hatte in Russland furchtbar und gegen jedes Völkerrecht gewütet. Hier in der Gegend sammelten sich vor allem Ostpreußen aus Gumbinnen und Insterburg. Das sagt mir nichts. Ein Name, den keiner mehr kennt. Orte nahe der russischen Grenze. Die meisten flohen wenige Stunden, bevor die Front ihre Heimatorte erreichte. Warum? Es gab den sinnlosen Durchhaltebefehl des Gauleiters. An rechtzeitige und geordnete Flucht war daher nicht zu denken. Als es dann soweit war, konnte man nur das Notwendigste mitnehmen. Das bedeutete zweierlei. Warme Sachen und Wertgegenstände. Schmuck und Münzen. Goldrubel. Ja, Sie sagen es. Dann hätte damals jemand die Münzen verloren. Aber ist das nicht sehr unwahrscheinlich? Gerade jemand, der fast alles verloren hat, würde doch auf seinen letzten Besitz besonders gut aufpassen. Ja, das ist richtig. Dann könnte es auch noch eine andere Erklärung geben. Ja. Ja, welche wäre das? Sie sprechen da ein sehr heikles Thema an. Es sind damals nicht nur Flüchtlinge nach Westen gezogen. Soldaten? Auch, ja. Wer noch? Na, Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Sehen Sie, man versuchte die Verbrechen der fabrikmäßigen Vernichtung von Menschen zu vertuschen. Massengräber wurden wieder geöffnet. Die Toten verbrannt und die Knochen in eisernen Mühlen zermahlen. Die Tötungsanlagen wurden gesprengt und die übrig gebliebenen Häftlinge wurden nach Westen ins Reich geschickt. Zu Fuß auf Todesmärsche. Oder eingepfercht in Viehwaggons. Und die Wachmannschaft? Totenkopfverbände der SS aus den Lagern im Osten. Manche Züge brachten ihre menschliche Fracht in die Lager im Westen. Manche Züge, besonders in den letzten Kriegstagen, irrten umher. Nur Geisterzüge, die kein Ziel mehr kannten. Einer dieser Züge endete hier in Dodenloh. Was geschah dann? Der Zug stand 3 Tage und 3 Nächte auf einem Nebengleis. Die SS-Männer spielten Karten, tauschten im Dorf ihre Beutestücke aus dem Osten gegen Schnaps und wussten nicht, wie es für sie weitergehen würde. Den Menschen wurde es schließlich unheimlich. Man erwartete täglich den Einmarsch englischer Truppen. Was würde passieren, wenn sie den Zug fänden? Oder würden sich die Gefangenen selber befreien? Und dann? Ha, solche Fragen hat man sich damals gestellt. Und die Antwort? In der 3. Nacht wurden die Türen der Waggons geöffnet. Hat man sie freigelassen? Die Dörfler hatten sich bewaffnet. Die meisten Häftlinge wurden gleich an Ort und Stelle erschossen. Aber im Schutz der Dunkelheit konnten viele entkommen. Was ist mit ihnen geschehen? Noch in derselben Nacht hat man eine Menschenjagd veranstaltet. Zebrajagd, sagte man damals dazu. Wegen der gestreiften Häftlingskittel. SS aus der Wachmannschaft, zum letzten Mal ihre Macht über Leben und Tod auskostend. Und Bauern aus dem Ort. Es ging bis zum Abend des nächsten Tages. Einige versuchten, sich in den Gärten zu verstecken. Man hat sie, wo man sie fand, umgebracht. Abgeschossen wie die Karnickel. Bewaffnete durchstreiften die Felder. Die SS durchkämmte die Waldstücke. Niemand blieb am Leben. Es war ihre letzte Tat. Am nächsten Morgen vergruben sie alles im Wald, was ihnen gefährlich werden konnte. Waffen, Uniformen. Tja, am Nachmittag kamen die Engländer. Was ist mit den Leichen passiert? Auf dem Friedhof beerdigt? Man hat sie im Totholzwald verscharrt. Von Husen? Heinz, hier ist Robert Kramer. Was willst du? Auch wenn du nicht gut auf mich zu sprechen bist, hör mir jetzt bitte mal zu. Du erinnerst dich doch noch an die Münze, die wir als Kinder zusammen vergraben haben. Und? Hast du irgendjemand davon erzählt? Ach, lass mich doch endlich in Ruhe damit. Ich bleibe. Warum? Fragen Sie mich später danach. Meinst du, es geht hier um Gold? Nach dem, was Liza Reis erzählt hat, könnte sein. Aber ob das ausreicht? Ein paar Münzen oder irgendwelche Halsketten? Es sei denn, der Zug hat noch etwas anderes transportiert als Häftlinge. Wovon sollten die Wachmannschaften bezahlt werden? Was wurde aus den Kriegskassen der Lager? Ein Goldschatz? Wäre der nicht schon längst gefunden worden? Nicht, wenn jemand aus der Mannschaft das heimlich an einem sicheren Ort vergraben hätte. Für spätere Zeiten. Spekulation. Na, man muss daran glauben. Dann können wir unseren Mann vielleicht sogar finden. Ich habe auch schon einen Plan. Hatten Sie einen schönen Tag? Den hatten wir, ja. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Wir werden morgen abreisen. Ach, so plötzlich? Haben Sie Ihren Aufenthalt wenigstens genießen können? Auf jeden Fall. Was ich Sie fragen wollte, Herr Brunkhorst, könnten Sie uns Werkzeug leihen? Eine Hacke und einen Spaten? Ja, kann ich wohl machen. Was habt ihr denn damit vor? Nach altem Krempel buddeln oder was? Genau. Nein, tatsächlich? Ich habe da heute Nachmittag im Wald etwas gefunden. Aber es sind Baumwurzeln drüber gewachsen. Was sollte da wohl sein? Keine Ahnung. Irgendwas Kleines. Na, vielleicht ist es auch nur ein altes Kinderversteck. Wollt ihr heute noch los? Nachher, ja. Solange es noch hell ist. Ein bisschen Schatzsuche spielen ist doch ein schöner Abschluss für den letzten Tag. Meinen Sie, Sie haben es geschluckt? Das werden wir später sehen. Jetzt fehlt noch Wolters. Ich spreche selber mit ihm. Deine Stimme kennt ihr. Ja, hallo, Wolters hier. Ja, guten Abend. Ich rufe an wegen, also Sie sind mir als Experte für Münzen empfohlen worden. Um was geht das denn? Man hat mir erzählt, dass im Wald, also im Totholzwald war das, glaube ich, ein Münzschatz vergraben sein soll. Noch vom Krieg her. Halten Sie sowas für möglich? Wieso? Ich bin Hobbyarchäologe, aber das klang mir dann doch etwas gewagt. Ja, also da liegen noch so ein paar Sachen im Boden rum, da im Wald. Aber ein Münzschatz, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Den hätte man längst gefunden. Nee, das kann nicht angehen. Na, dann schönen Dank für die Auskunft. Ja, bitte. Ja. Und jetzt? Jetzt ist die Falle aufgestellt. Wenn es hier um Nazi-Gold geht, werden wir das bald wissen. Oh, die kleine Hackerei. Wäre die Schaufel nicht doch besser als ein Spaten? Da geht mir ja darauf. Mit der Schaufel kommst du nicht durch den Waldboden. Hier, nimm auch die Axt mit für die Baumwurzeln. Danke. Sagen Sie, was ist das für ein Schlüssel da, der mit dem roten Anhänger? Da gehen wir nicht bei. Diese Wunde an seinem Handgelenk. Der ist für einen Gewehrschrank. Hey, lass meine Hand los! Und? Warum? Sie trifft jemand schon länger. Oh, wusste nicht, dass Sie das sind im Wald. Ich war gar nicht gemeint. Warum hat Anja sie getroffen? Vielleicht können wir das Ganze ja einfach vergessen. Hängt der Schlüssel immer so offen hier rum? Hab ich neulich gebraucht, kann Nickels jagen. Schließ ich sonst immer weg. Gibt es nur diesen Schlüssel? Meine Frau hat noch einen. Die schließt ihren auch immer weg. Ich stell das Werkzeug zurück, wenn wir fertig sind. Habe ich mich geirrt. Es kommt niemand mehr. Psst, da ist irgendwas. Schritte, da kommt doch jemand. Guten Abend, Frau Brunkhorst. Guten Abend. Na, habt ihr schon was gefunden? Nein. Dann wird's Zeit. Von wann ist das Geld? Vom Kriegsende, nicht wahr? Von der Menschenjagd. Was weißt du schon davon? Gar nichts weißt du. Wer hat es versteckt? Die SS? Woher wussten Sie davon, Frau Brunkhorst? Vorsicht, sie ist bewaffnet. Sie hat Offermann umgebracht. Warum hat er nicht einfach alles ruhen lassen? Hätte seine Mutter ihm nur nicht diesen verdammten Brief geschrieben. Welchen Brief? Wo ist das Geld? Halt! Halt! Halt diesmal nicht! Dumme Gans, bist du mir nachgelaufen. Es ist vorbei, Mutti, leg die Pistole weg. Geh du sofort nach Hause. Das hier geht dir nichts an. Ich bin kein Lockvogel mehr für dich. Halt den Mund! Wir sprechen uns noch. Tu die Pistole weg! Hände weg! Mutti. Antje. Das wollte ich nicht. Was ist hier los? Heinz. Anja. Heinz, ich will noch so gern ein bisschen. Nicht reden, Anja. Ich hole einen Arzt. Bei der Wunde hilft kein Arzt mehr. Sie hat höchstens noch ein paar Minuten. Mein Kind. Oh, geh weg. Anja. Miststück. Anja. Anja. Eine Mütze aus Gold, sagst du? Wo hast du sie her? Gefunden. Wo denn? Das darf ich nicht sagen. Hier im Wald? Das ist mein Wald, hörst du? Der Wald gehört niemandem. Zu viel Totholz, sagt mein Papa. Ach ja? Zeig mir doch mal deine Münze. Das geht nicht. Wir dürfen nur zusammen das verstehen. Gib mir die Münze, du kleiner Balk! Ah, hörst du auf! Jetzt sieh her! Lass sie das! Kommen Sie. Dieses gottverdammte Miststück. Ja. Die Alte. Durch sie verliere ich erst einen Freund und dann eine Freundin. Welchen Freund? Dich. Heinz. Es tut mir leid. Meld dich nie mehr. Lass mich einfach in Ruhe. Heinz! Lass ihn gehen. Ich habe immer gedacht, er war es, der die Münze aus dem Versteck geholt hat. Die ganzen Jahre. Ich dachte, er hat unser Versprechen gebrochen. Das ist vorbei. Komm, lass uns gehen. Und Sie? Sollen wir sie einfach hier lassen, diese Mörderin? Wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen wenigstens die Polizei rufen. Wenn ich mich nicht irre, kümmert sich Heinz gerade darum. Komm jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Zeit, hier draußen zu suchen. Ich würde nach Ihrer Frau sehen, Herr Brunkhorst. Sie ist im Totholzwald. Was macht sie denn da? Ich glaube, sie hat einen Streit mit ihrer Mutter. Es geht uns ja nichts an, aber ich an ihrer Stelle würde mich beeilen. Verdammt. Wir haben nicht viel Zeit. Schau du im Schrank nach. Ich nehme den Schreibtisch. Was suchen wir? Herrgott, noch mal, bist du so begriffsstutzig? Ein Brief, den Opfermann von seiner Mutter bekommen hat, kurz bevor sie starb. Der soll hier sein? Sie hat ihn, Meta Brunkhorst, hat ihn hier irgendwo. Hier im Schrank ist nichts. Ach, warte. Ich hab ihn. Und? Hör zu. Mein geliebter Junge, es ist alles schon sehr lange her und meine Tage sind gezählt. Ich möchte in der Gewissheit sterben, dass du die Wahrheit kennst, oder besser gesagt, was ich für die Wahrheit halte. In der Nacht, als der Vater erschossen wurde, war er in den Totholzwald gegangen, um unser bisschen Gold zu vergraben, was uns geblieben war. Eine verbriefte Sicherheit, mein Sohn, die habe ich dafür nicht. Doch meine Überlegungen und mein Gefühl, mein Sohn, lassen mich davon ausgehen, dass sich die Dinge genau so und nicht anders zugetragen haben. Peter, was machst du denn hier? Du solltest nachts nicht allein im Wald sein. Wir waren damals als Flüchtlinge nur knapp den Russen entkommen und bei den Brunkhorsts einquartiert. Das Mädchen hat uns immer argwöhnisch nachspioniert. Ich habe gesehen, dass du Gold hast. Du hast es eingepackt. Dann sind sie vermutlich überrascht worden. Bitte, versteck mich. Ich weiß, was du bist. Ein KZler. Bleib stehen, du! Mädchen, was soll der Unsinn? Steck die Pistole weg. Das bringt nur Unglück. Oh! Oh! Was hast du getan? Gib mir dein Geld. Meta! Ah. Wo ist es? Er muss es doch bei sich haben. Oder hat er es schon versteckt? Verdammt! Hey, was machst du denn da? Ich... Heil Hitler, Herr Obersturmführer! Was ist hier passiert? Der Mann da, der KZler, der wollte mir was. Der Schwein ist tot. Wer ist der andere? Ein Flüchtling. Er wohnt bei uns. Ich gehöre zum Brunkhorsthof. So? Er wollte mir helfen, aber der KZler hat ihn erschossen. Er hat seine Pistole weggelegt und dem Mann in den Taschen gewühlt. Und dann habe ich ihn erschossen. Das wusste ich doch. Ja, ja, das hast du gut gemacht. Komm jetzt, ich bring dich zu deinen Eltern. Du darfst in dieser Nacht nicht draußen sein. Das Mädchen musste als einzige von unserem bisschen Gold. Es hätte keinen Sinn gehabt, die Sache anzuzeigen. Wer hätte einer Flüchtlingswitwe geglaubt? Es ist alles zu lange her und längst vorbei. Du weißt jetzt, wie dein Vater gestorben ist. Finde auch du deinen Frieden, so wie ich meinen gefunden habe. Deine dich liebende Mutter. Fürchterlich. Dann ist Offermann zurückgekommen. Die Mutter hat ihre Tochter benutzt, um Offermann in den Wald zu locken und ihn dort erschlagen. Wir sind hier fertig. Lass uns gehen. Ich hänge eben noch den Schlüssel zurück. Welchen Schlüssel? Den aus dem Wald zum Gewehrschrank. Ja, beeil dich! Eins ist doch merkwürdig. Der zweite Schlüssel hing nicht mehr im Schuppen. Tja. Wie die Polizeizelle mitteilte, ereignete sich in einem Dorf in der Lüneburger Heide letzte Nacht offenbar eine Tragödie. Ein Familienvater erschoss erst seine Schwiegermutter und beging danach Selbstmord. Ob seine Ehefrau, die ebenfalls tot aufgefunden wurde, ihm zum Opfer fiel, muss noch geklärt werden. Das Wetter. Sinkende Temperaturen sorgen in der Nacht verbreitet für Bodenfrost. Sie haben es gewusst. Morgenstunden. Ja, steig schon aus. Und Sie haben es geschehen lassen. Es wäre besser gewesen, sofort die Polizei zu rufen. Dann wäre es irgendwann zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung gekommen. Wozu? Offermanns Mörderin ist tot. Ihre Tochter hat sich zur Helfershelferin machen lassen. Ihr Richter hat sich selbst gerichtet. Das alles hat nichts mit Recht zu tun. Das nicht. Aber vielleicht mit Gerechtigkeit. Wer weiß das schon. Tja, wenn du dich beeilst, kannst du immer noch rechtzeitig in deine Kanzlei kommen. Totholz von Moritz Wolf Lange. Die Rollen und ihre Darsteller: Esberger, Reinhard Virchow. Kramer, Martin Bross. Anja Brunkhorst, Renate Fuhrmann. Ihr Mann Walter, Till Huster. Mieta, Hanna Seifert. Leisa Reis, Werner Lustig. Heinz von Husen, Uwe Rode. Wolters, Jasper Vogt. In weiteren Rollen: Rainer Delventhal, Simon Eckert, Mareike Hein, Magda Hennings, Kai Hogenacker, Luca Kämmer, Robert Levin, Marion Minetti, Volker Niederfahrenhorst, Gerion Nussbaum und Bernd Rehse. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Pia Frede. Regie: Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Schregel.